von ganzer Seele und mit Verstand, mit aller Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott, den Herrn der Welt, mit Herz und Hand, von ganzer Seele.